Bastian zog langsam seine Hand zurück und der leuchtende Punkt blieb wie ein kleiner Stern zwischen ihnen schweben. Der Keim wuchs sehr rasch. Er entfaltete Blätter und Stängel, trieb Knospen hervor, die zu wunderbaren, vielfarbig glimmenden und phosphoreszierenden Blüten aufsprangen. Und schon bildeten sich kleine Früchte, die, sobald sie reif waren, explodierten wie Miniaturraketen und einen bunten Funkenregen von neuen Samenkörnern um sich sprühten. Und so war bald rund um Bastian und Mondenkind das samtene Dunkel mit sprossenden und wuchernden Lichtpflanzen erfüllt. Ein farbenglühender Ball, eine neue leuchtende Welt schwebte im Nirgendwo, wuchs und wuchs, und im innersten Inneren dieses neuen Waldes saßen Bastian und Mondenkind Hand in Hand und sahen mit staunenden Augen dem wunderbaren Schauspiel zu. »Du musst ihm einen Namen geben«, flüsterte Mondenkind. Bastian nickte. »Perelin, der Nachtwald.« Er blickte der kindlichen Kaiserin in die Augen, und nun geschah ihm noch einmal, was ihm bei ihrem ersten Blickwechsel geschehen war. Er saß da wie verzaubert und schaute sie an und konnte seine Augen nicht mehr von ihr abwenden. Bei jenem ersten Mal hatte er sie todkrank gesehen, aber jetzt war sie noch viel, viel schöner. Sein Wunsch war in Erfüllung gegangen. »Warum hast du mich so lang auf dich warten lassen?« hörte er sie fragen. »Warum hast du mich gezwungen, zum Alten vom wandernden Berge zu gehen? Warum bist du nicht gekommen, als ich rief?« Bastian schluckte. »Es war, weil ich dachte, ich habe mich vor dir geschämt, Mondenkind.« »Geschämt? Aus welchem Grund denn?« »Naja, ich meine, du hast doch sicher jemanden erwartet, der zu dir passt. Eben einen, der mutig ist und stark und schön, einen Prinzen oder sowas. Jedenfalls nicht so einen wie mich.« Es blieb lange still, und als Bastian es endlich über sich brachte, sie anzublicken, sah er, dass sie sich ganz nah zu ihm geneigt hatte. Ihr Gesicht war ernst. »Ich will dir etwas zeigen, mein Bastian. Schau mir in die Augen.« Bastian tat es, obwohl ihm das Herz klopfte und ihm ein wenig schwindelig dabei wurde. Und nun sah er im Goldspiegel ihrer Augen erst noch klein und wie aus weiter Ferne eine Gestalt, die nach und nach größer und immer deutlicher wurde. Es war ein Knabe, etwa in seinem Alter, doch war er schlank und von wunderbarer Schönheit. Seine Haltung war stolz und aufrecht, sein Gesicht edel, schmal und männlich. Er sah aus wie ein junger Prinz aus dem Morgenland. Sein Turban war aus blauer Seide, ebenso die silberbestickte Jacke, die er trug und die bis zu den Knien reichte, und seine Beine steckten in hohen roten Stiefeln aus feinem, weichen Leder, deren Spitzen aufgebogen waren. Auf seinem Rücken hing von den Schultern bis zum Boden ein silberglitzernder Mantel nieder, der einen hoch aufgestellten Kragen hatte. Das Schönste an diesem Jungen waren seine Hände, die feingliedrig und vornehm und zugleich ungewöhnlich kräftig wirkten.